Das sind die aktuellen Themen für Nienburg und den Landkreis. Eintrittspreise der Freibäder gestiegen, Verkehrsunfall auf der B215 und HSG steht vor englischer Woche. Radio Mittelweser. Lokalnachrichten für Nienburg und den Landkreis. Im Studio für Sie ist Philipp Moritz. Die Bürgerinitiative gegen den Trassenwahnsinn, kurz BI, gibt nicht auf im Bemühen um einen neuen Verlauf der Stromtrasse von Stade nach Landesbergen. Durch die Einhaltung von Mindestabständen sollen die Anlieger möglichst gut vor der gesundheitsgefährdeten elektromagnetischen Strahlung geschützt werden, die von den Leitungen ausgehen. Den ersten Entwurf der BI für eine unterirdische Stromtrasse durch die Weseraue hatte der Bauherr Tennet als nicht gesetzeskonform abgelehnt. Dem neuen Entwurf zufolge entstünde in der Maggesen-Wesermarsch ein neues Umspannwerk, welches das bestehende in Wechold ersetzen könnte. Tennet werde den Entwurf in den nächsten Wochen prüfen, hieß es. Das erste Mal seit über 10 Jahren sind die Eintrittspreise der Freibäder in der Samtgemeinde Mittelweser gestiegen. Die Eintrittspreise der Bäder in Stolzenau und Landesbergen liegen dabei aber noch immer im unteren Mittelfeld des Landkreises Nienburg. Die Preissteigerung war nötig, so Samtgemeindebürgermeister Bernd Müller. Der Betrieb von Freibädern ist grundsätzlich defizitär in einem sehr großen finanziellen Umfang. Das geht da schon, denn liegt das zwischen 150 und 200.000 Euro pro Jahr. Und da ist dann eine Anhebung einfach mal erforderlich, weil die Haushaltslagen der Mitgliedsgemeinden und der Samtgemeinde jetzt nicht so rosig ist, dass man ohne Preissteigerung auskommen könnte. Ein Verkehrsunfall mit 3 beteiligten Fahrzeugen forderte heute Morgen den Einsatz der Feuerwehren auf der B215 zwischen Landesbergen und Lese. Infolge eines Überholmanövers kamen schließlich 2 Personenkraftwagen von der Fahrbahn ab und auf einem benachbarten Acker zum Stehen. Ein drittes Fahrzeug blieb touchiert am Straßenrand zurück. Zum genauen Hergang des Geschehens hat die Polizei vor Ort die Ermittlungen aufgenommen. Insgesamt 4 Patienten wurden vom Notarzt versorgt und in umliegende Kliniken transportiert. Über die Dauer des Rettungseinsatzes hinweg blieb der gesamte Straßenabschnitt voll gesperrt. Wir kommen zum Sport. Die Handballer der HSG Nienburg bestreiten am kommenden Samstag das erste Spiel in der englischen Woche. Gegner ist die HSG Schaumburg Nord, mit denen noch eine Rechnung zu begleichen ist. Mit einer denkbar knappen 20:21 Niederlage im Gepäck fuhren die Nienburger nämlich schon im Dezember letzten Jahres nach Hause. Ein Spiel mit 2 völlig ungleichen Halbzeiten, in dem das Team in der ersten Hälfte bereits hoch zurücklag. Die Aufholjagd am Ende aber unbelohnt blieb. Wenn Sie in der englischen Woche bestehen wollen, dann dürfen Sie sich am Samstag keine Schwächephase leisten, weiß Kapitän Daniel Fromme. Beginn der Partie ist um 19.30 Uhr in der Meerbach Arena. Soweit das Neueste aus unserer Lokalredaktion.